or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. From the humanization to orange production, for the benefit of a nation or its destruction. Power is power, it's the law of the land. Those who live for death will die by their own hands. Life is no ordeal if you can come to terms. Reject the system which dictates the norm. From dehumanization to orange production, for the benefit of a nation or its destruction. It's your choice, peace or annihilation. Annihilation is too obvious to be asked. After the end of war, the dream of death. Annihilation, annihilation, annihilation. Destruction, destruction, destruction. Streets are on fire, death in our way. Stars overturned, bodies are raised. You go on preaching, leash some up while you're paying for sanction. This is murder, annihilation, annihilation, annihilation. Destruction, destruction, destruction. Streets are on fire, death in our way. Stars overturned, see this before. Annihilation is one. That means the end. I'm against the war to end the war's deep. Extreme event. You got the people locked in their mouth. You wanna jump, don't save your life. Annihilation, annihilation, just the day. After that, they're gonna blow your way. Hallo, hier ist Diabai Odai. Hallo, willkommen. Willkommen zur, welche Ausgabe haben wir? Was haben wir? November? November-Ausgabe. November, ja. Als Intro habt ihr gerade Annihilation von Crucifix gehört. Der absolut starke Opener ihrer Dehumanization-LP von 83. Und warum wir diese Antimilitarisierungshymne heute ausgewählt haben, zeigt sich später noch ein bisschen genauer. Erstmal gibt es aber einen ganz krassen Stilbruch. Mit einer Neuvorstellung, die ich heute dabei habe. Und zwar habe ich die erste LP von Schimmel über Berlin aus Berlin mit dabei. Neun dunkel, nervös, stampfende Post-Punk-Songs, so ein bisschen Early X-mal Deutschland-mäßig. Die LP heißt Eisenmund und ist jetzt im November auf Static Age Records erschienen. Das Ganze gibt es auch als Tape, das ist auf dem Tape-Label Billow erschienen. Und ihr hört jetzt den zweiten Song der Platte mit einer coolen Rick Agnew-Sirenen-Gitarre. Der Song heißt Schattenriss. Happens. Das war Schimmel über Berlin mit dem Song Schattenriss von ihrer LP Eisenmund heißt sie, genau. So, das war jetzt eine aktuelle Band, die ich heute mit dabei habe und das war es dann tatsächlich auch schon an aktuellen Sachen. Wir kommen später ein bisschen zu einem Themenblock und jetzt hat aber Andi erst noch eine, wie haben wir das mal genannt, die schöne Welt der Wiederveröffentlichung. Ja, die wundervolle Welt der Wiederveröffentlichung. Die wundervolle Welt der Wiederveröffentlichung. Ja, ich habe heute eine längst überfällige Wiederveröffentlichung dabei, die wirklich zum ersten Mal seit 1980 offiziell wiederveröffentlicht wurde und zwar geht es um die das quasi Debütalbum von zwei texanischen Bands und zwar Big Boys und The Dicks aus Austin, Texas. Die haben 1980 eine Split Live LP rausgebracht aus dem Rawls Club in Austin, Texas. Die Platte heißt auch Recorded Live at Rawls Club und die wurde jetzt auf Beat Generation, einem spanischen Label, auch ein Sublabel von Munster Records, zum ersten Mal seit 1980 offiziell wiederveröffentlicht. Ja, ich versuche jetzt, ohne meine üblichen Superlative auszukommen, wenn ich über Dicks und Big Boys rede. Ich muss auch sagen, das ist gar nicht meine Lieblingsveröffentlichung dieser beiden Bands ist, weil es ja schon noch die Anfangstage dieser beiden super wichtigen US-Punk-Bands sind. Ist alles auch noch sehr unhardcore, also beide Bands wurden später doch deutlich mehr hardcore und auch viele Einflüsse, die zum Beispiel bei den Big Boys später dabei waren, wie Funk und soulige Sachen, fehlen da noch. Es ist alles noch ganz schön Rock, teilweise auch ganz schön bluesig, also was dann vor allem bei den Dicks ist. Die Songs, die ihr von der ersten The Dicks 7-Inch Hate the Police kennt, sind da auch enthalten. Von der LP ist zum Beispiel, von der Kill from the Heart LP ist da noch nichts dabei. Also ganz wichtiges Zeitdokument. Ich sag gleich noch was dazu. Ihr hört jetzt gleich mal zwei Songs hintereinander. Ihr hört zuerst zwei Songs von den Dicks. Gleich den wahrscheinlich bekanntesten Dicks-Song, Dicks Hate the Police, in einer Live-Version. Obviously, wenn es ein Live-Album ist. Und danach hört ihr gleich, der Song folgte nach, Dead in a Motel Room. Zweimal The Dicks aus Austin, Texas. Und danach kommt dann die B-Seite von den Big Boys dran. Aber jetzt erstmal die Dicks. Yeah. Money, money, money. Look at your son. You might have loved me, but now I got. You'd better stay out of my way. I think I've had a bad day. I've had a bad day. I've had a bad day. Daddy, daddy, daddy. We're out of his son. He's got him a good son. Shoot niggas and Mexicans. You better stay then, and it's true. You can't fight justice, that'll find you. Yeah, it'll find you. Yeah, it'll find you. People tell policemen they met the match. They planted on desert ground. The dicks were hacked. They came policemen, and it's true. You can't fight justice, that'll find you. Yeah. Your son, you might have loved me, but now I've got a gun. You better stay out of my way. I think I've had a bad day. I've had a bad day. Mommy, I've had a bad day. Mommy, I've had a bad day. Sick of this shit. I'm feeling bad. I'm feeling down. I'm feeling dead. In a motel room. Everybody I know, they look at me. Everybody I see, trying to set us free. till the knife cut deep. Cut into my soul. I say the devil is real. The fuck is laughing at me. I see a friend. Never thought it would end. And me being dead. Fucking motel room. I don't know who I am anymore. I heard a gun go off. It shot me in the back. I said the devil is real. I see him laughing at me. I hear an ambulance way down the road. I say I'm dead, dead in a motel room. I don't know who I am anymore. Yeah, das waren The Dicks mit Dead in a Motel Room und davor habt ihr gehört Dicks Hate the Police. Beide Songs sind auf der Split-LP mit den ebenfalls aus Austin, Texas stammenden Big Boys, Recorded Live at Rawls Club. Und diese Platte könnt ihr jetzt wieder, endlich wieder haben, wenn ihr nicht super viel Kohle dafür ausgeben wollt. Auf Beat Generation ist das erschienen. Und jetzt hört ihr noch einen Song der Big Boys. Und bevor ich den spiele, wollte ich noch sagen, was es mit dem Rawls Club auf sich hat. Ich habe da ein bisschen im Internet drüber gelesen. Das war, der Rawls Club war der erste richtige Punk-Club in Austin, Texas, wo die ganzen frühen Punk-, Rock- und New-Wave-Bands Konzerte gespielt haben. Eigentlich war der Club eher aus der mexikanischen Community stammend, also bevor dort Punks Konzerte gespielt haben, hat dort viel spanischsprachige mexikanische Musik Konzerte gespielt. Die Besitzer hatten auch einen mexikanisch-amerikanischen Background und einer der Besitzer hieß mit Spitznamen Rawl. Und deswegen ist es der Rawls Club. Super spannend. Und jetzt hören wir noch auf der Split-Seite die Big Boys. Da hört ihr gleich den Opener. Auf der Seite sind, glaube ich, nur Songs drauf, die sonst nirgendwo drauf sind. Auf keiner anderen Studioveröffentlichung. Also es ist so ein bisschen die Urstunde der Big Boys. Und ihr hört den Opener von diesem Live-Set Detectives. Das Big Boys. Chase me, I'm gonna be what I gotta be. someone's after your ass. So watch out. Ja, for the detective is coming. Mhm. Ja, das waren die Big Boys mit Detective oder Detectives, entschuldigt. Das ist, der Song ist zu finden auf der Split Live LP Live at Rawls Club. Eine Split mit den ebenfalls aus Texas stammenden Dicks, entschuldigt. Und diese Platte ist jetzt wieder veröffentlicht worden auf Beat Generation. Und jetzt übergebe ich an Jesse und Jesse wird nochmal erzählen, warum wir heute dieses Intro gehört haben und wie es jetzt weitergeht mit der Sendung. Wir haben uns eben, wie schon so ein bisschen angeteasert, einen Themenblock zusammengestellt, den wir hiermit einläuten. Die Zeitenwende ist in vollem Gange und die Bundeswehr hat nicht nur ein immenses Sondervermögen bekommen, das war nur der Anfang. Es gibt eine Musterungspflicht und einen für Männer verpflichtenden Fragebogen zur Wehrerfassung etc. etc. Wir haben deswegen in unseren Platten gestöbert und Songs zur Bundeswehr im Speziellen beziehungsweise zur Thematik Armee, Militarisierung und Verteidigung im Allgemeinen zusammengestellt und diese Songs sind alle super alt und gleichzeitig erschreckend aktuell. Mhm. Ich mache mal den Anfang mit Slime, mit dem Song Bundeswehr von der Yankees raus von 82 und dann spielen wir ein paar Songs am Stück und dann sage ich danach nochmal was. Jetzt erstmal Slime mit Bundeswehr. Du tust nicht das Alte noch. Du hast dich ganz gut angepasst. Denn sonst gehst du auch gleich in den Knast. Sollst du den Namen des Vaterland, doch Vaterland ist abgebrannt. Wo du einen Erinnerung können kannst, der Feind ist schon zerstört. Du lässt dich herumkommandieren von dem alten Nachschaftstier. Doch was schert dich die Moral? Tu deine Pflicht, alles andere ist egal. Sollst du den Arm fürs Vaterland, doch Vaterland ist abgebrannt. Vor du einen abbrennen kannst, der Feind ist schon zerstört. Links von drei, rechts von drei. Marschiert, Soldat, marschiert. Links von drei, rechts von drei. Auf das ihr im Schlamm krepiert. Links von drei, rechts von drei. Ob ihr da seid oder nicht, euch scheißt für den Land, ist das erste Marsch, wenn der Krieg ausbricht. Deine Pflicht, das Hirn voll Scheiß in der Hand, das Gewehr. Ja, das ist die Bundeswehr. Sollst du den Arm fürs Vaterland, doch Vaterland ist abgebrannt. Vor du einen abbrennen kannst, hat der Feind ist schon zerstört. Links von drei, links von drei. Marschiert, Soldat, marschiert. Links von drei, links von drei. Auf das ihr im Schlamm kapiert. Links von drei, links von drei. Ob ihr da seid oder nicht, euer Scheiß Vaterland ist das erste Marsch, wenn der Krieg ausbricht. We'll be right back. auf der 95,8 und es waren gerade A und P mit dem Song Links Rechts von ihrer Links Rechts 7 Inch von 82. Davor habt ihr gehört Ime Spatzen mit dem Song Bundeswehr von ihrer zweiten LP Hasste Töne, Hasste Musi von 82. Ein, wie ich immer noch finde, sehr irreführender Titel. Der täuscht. Er täuscht einfach, hört euch diese Platte an, ich finde sie gut. Und davor habt ihr gehört Slime mit dem Song Bundeswehr. Und jetzt wechseln wir in ein anderes Land, aber wir bleiben in ungefähr derselben Zeit. Und Andi hat auch noch einen Block. Genau, ich gehe rüber in die USA, einem, wie ihr ja sicher wisst, auch extrem durchmilitarisierten Land. Und ja, damals wie heute war in der Punk-Szene Widerstand angesagt gegen dieses militaristische System. Und ich habe jetzt drei, würde ich schon sagen, meiner, vielleicht sogar auch unserer Lieblings-Punk-Bands der damaligen Zeit dabei. Es geht los mit einem sehr langen Stück sogar. Danach kommen aber zwei hardcore Songs. Ich starte mit den Dicks. Die haben, ich meine 84, jetzt habe ich schlecht recherchiert im Kopf. Auf jeden Fall haben die auf ihrer zweiten 7-Inch, die war eine reine Antikriegs-7-Inch. Die Peace-7-Inch, original ist die auf R-Radical erschienen, dem Label von MDC. Und genau, da hört ihr jetzt den Song No Fucking War, ein richtig cooler, auch sehr bluesiger Song der Dicks. Schon wieder Dicks, das müsst jetzt durch. Genau, und danach hört ihr noch Dead Kennedys mit When You Get Drafted und dann wird es nochmal richtig hardcore mit den Circle Jerks Paid Vacation. Und dann hört ihr jetzt dreimal antimilitaristischen Hardcore-Punk aus den USA. Let's go. Dicks. auf der 95,8 und es waren gerade Circle Jerks mit dem Song Paid Vacation. Davor habt ihr gehört Dead Kennedys, When You Get Drafted und davor The Dicks No Fucking War. Genau, danke. Genau, ich für mich so ein bisschen so sehr, ja, sehr guter Überblick über antimilitaristische Stimmen der US-Hardcore-Punk-Szene. Und ich muss sagen, bei der Dead Kennedys Zeile Are You Believing the Morning Papers? War is Coming Back in Style. Wir hatten es vorher, bevor wir heute auf Sendung gegangen sind, wie aktuell dann doch einfach viele dieser 80s-Punk-Songs sind. Und ich finde, diese zwei Zeilen bringen eigentlich diese Stimmung von damals, aber auch von heute irgendwie ganz gut auf den Punkt. Ja. Genau. Und es geht weiter, glaube ich, mit amerikanischem Hardcore. Und ich übergebe an die Jessie weiter. Ganz genau. Und du müsstest dich jetzt dann mit dem Auflegen tatsächlich ein bisschen beeilen, ja. Weil der nächste Song sehr kurz ist. Genau, es ist richtig amerikanischer, kurzer Hardcore. Und vor allem bei der nächsten Platte jetzt ist es gar nicht so leicht, den Song zu finden. Okay, ich hoffe, das klappt. Notfalls müssen wir hier irgendwie kurz unterbrechen oder so. Das ist jetzt einfach so, weil wir senden ja immer live und legen Platten auf. Also nur falls Leute, die gerade zuhören, das nicht wissen. Deswegen ist es hier... ja. Manchmal auch ein bisschen chaotisch. So, und zwar der nächste Song, den ich mir ausgesucht habe, ist von Void. Es geht nämlich erstmal weiter mit einem zynischen Draft Me, Please. Der ist von ihrer Hits, Hit and Run Session von 81. Danach kommt Husker Du mit einem nicht weniger zynischen Let's Go Die von der Landspeed Record von 82. Und die Landspeed Record hat auch ein ziemlich ikonisches Cover, auf dem das Foto der Särge der ersten zurückkehrenden toten Soldaten aus dem Vietnamkrieg abgebildet ist. Und dann habe ich noch in meinem Set Christ on Parade, Don't Draft Me. Da geht es jetzt quasi von den zwei zynischeren Songs zu einem sehr, sehr ernsten, also sehr schlichten, aber sehr ernsten Don't Draft Me, Because I Don't Wanna Lose My Only Life über. Genau, die drei Songs hört ihr jetzt als nächstes. Let's go. Don't tell me, 'cause I would go. Das waren gerade Christ on Parade mit dem Song Don't Draft Me von 85 von ihrer Sounds of Nature 12-inch. Davor habt ihr gehört Hüsker Dü mit dem Song Let's Go Die von der Landspeed Records Record und davor habt ihr gehört Void mit dem Song Draft Me Please. Und jetzt gibt es den nächsten Block von Andi. Was hast du denn als nächstes für genau, uns? Genau, ein Block ist vielleicht übertrieben. Es sind nur zwei Songs, die ich jetzt spielen werde. Und zwar zwei... Ab wann ist ein Block ein Block? Das ist eine gute Frage. Dann ist ein Block. Ist es ab zwei? Ich würde schon sagen. Dann ich ist glaub, es ein Zweierblock. Ich bin mir aber gerade nicht sicher über die Definition. Des Blocks. Du hast es jetzt hier so in Frage gestellt. Ja. Jetzt muss ich darüber nachdenken. Tja, ja, ich habe zwei Songs dabei, sagen wir es doch so. Ja. Und zwar stellvertretend für zwei UK-Punk-Genres. Einmal, es geht los mit Discharge. Da habe ich den Song Realities of War ausgesucht. Discharge, eine Band, die sich intensiv mit dem Krieg beschäftigt. Hat, vielleicht mit einer gewissen auch Faszination für Krieg und ja, also in diesem ganzen Jahr auch vor allem, was danach alles auch sich an Discharge, D-Beat, Diss-Bands, Geklone danach so, ja, auch in den 90ern und Nullern so hier in der Punk-Welt gegeben hat, da hatte ich manchmal schon das Gefühl, dass es schon auch ein bisschen seltsame Ästhetisierung des Krieges stattgefunden hat. Dennoch natürlich wichtige Band für Hardcore-Punk und auch für die ganze ja, Artworks und so weiter. Und da habe ich Realities of War ausgesucht, einmal weil es darin um Krieg geht, aber es ist auch der erste Song, der ersten Debüt 7-inch von Discharge. Und danach habe ich stellvertretend für das UK Anarcho-Punk-Genre die Subhumans mitgebracht. Da habe ich den Song ausgesucht, Who's Gonna Fight in the Third World War? Und ja, Anarcho-Punk wird ja nicht umsonst auch oft Peace-Punk genannt, einfach auch, weil Antikriegstexte und antimilitaristische Einstellungen und auch Propaganda in den Texten der Bands super wichtig war. Auch die ganze, das ganze Thema Abrüstung und nuklearer Krieg war ja in den 80s sehr präsent. Von daher geht es ein bisschen über dieses Thema Draft und Einberufung hinaus. Ist schon eher so ein allgemeines Antikriegsstatement, aber ja, ich denke, bei einer Antikriegs-Antimilitärsendung sollte UK Anarcho-Punk nicht fehlen. Und deswegen hören wir jetzt erst stumpfen Hardcore-Punk mit Discharge und danach die Subhumans. Let's rock! Patriots no more, there's a point of the world war. government would fight for me. Can't afford the gold money, so I put the unemployed in the army. There ain't no country else no more. It's the fight of global war. War on me. No patriots no more, is the fight of the world war. And no patriots no more, is the fight of the world war. And no patriots no more, is the fight of the world war. War! War! Das waren Subhumans, UK Anarchopunk mit Who's Gonna Fight in the Third World War. Und davor habt ihr Discharge gehört mit Realities of War. War. Und ich übergebe wieder an Jessie. Es geht weiter. Jetzt allerdings ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Auch wieder sehr zynisch und eher so aus der Perspektive von jemandem, der das richtig spitze findet, in den Krieg zu ziehen. Als nächstes habe ich ausgesucht Betonkombo mit dem Song High on War von ihrer Sound Limited 7 Inch von 83. Und es gibt unter anderem die Textzeile, auf deiner Jacke steht, we come to kill. Also das ist jemand, der so richtig Bock darauf hat. Betonkombo, High on War danach. Wir spielen erstmal den und die nächsten zwei Songs sage ich dann separat an. Betonkombo, bitteschön. High on War! High on War! High on War! Du hast den Sport so gewählt, du hast nichts kein Ziel zu sehen. Dann kommt es leer, die Zeit ist still. Auf deinem Rücken steckt One Count Full Kill. Manchmal ist der Kampf purer Sex. Deine Waffe sind als jede Frau. Du bist bereit, in diese Vertrauen. Geprüfte Drogen mit dem Wasser schauen. Reste in deinem Gesicht. Doch ich erkenne dich nicht. Wenn der Blut raus, deine Angst versteht. Du und Escort. Oh Gott! Wenn der Blut raus, deine Angst an dich. Das wäre ein Wert vom Schauf. Das war Betonkombo mit dem Song High on War, wenn der Blutrausch deine Angst erstickt. Dann habe ich noch zwei Songs, die dann eher so ein bisschen in die Überlegung gehen, ja, wie ist es dann, wenn es soweit ist? Sozusagen das Szenario, ihr hört jetzt als nächstes von Slime Albtraum, der ist auch von der Yankees raus, wo wir vorhin schon Bundeswehr gehört haben, und danach hört ihr Razzia Kriegszustand von der Tag ohne Schatten LP von 83. Aber jetzt erstmal Slime Albtraum. Musik Heute regiert das Militär. nach militärischem Interesse. Im Zustand waren wir Zell aus der Tür. Im Zustand wer Staffel und er das Papier. Im Zustand da sind alle Aktivate. Im Zustand. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8 und es waren gerade Razzia mit dem Song Kriegszustand und davor habt ihr gehört Slime mit dem Song Albtraum. Andi spielt jetzt gleich noch den letzten, also wahrscheinlich letzten Song der Sendung. Genau. Davor sage ich einmal ganz kurz, wenn ihr Playlisten nachlesen wollt, wenn ihr Sendungen nachhören wollt, dann könnt ihr das auf unserem Blog diyordie-radio.blogspot.com. Uns gibt es ansonsten jeden vierten Montag hier bei Radio Z live auf der 95,8 oder auf über einen Livestream auf der Website von Radio Z. Ja, DIY or Die mit Andi und Jess und wir sagen danke fürs Zuhören und jetzt kommt noch... Ja, jetzt kommt noch zum Abschluss noch ein deutscher Punk-Klassiker, Middle Class Fantasies heißt die Band aus Frankfurt und da hört ihr den Song Helden, auch ein tolle Antikriegs-, Anti-Militär-Hymne. Und wir verabschieden uns. Wir verabschieden uns. Peace. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dein Dienst fürs Vaterland.